Der russische Verlag Rossiski Pisatelli gab zum 90. Gründungstag des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus das unvergängliche klassische Werk des Genossen Kim Jong-il, die Partei der Arbeit Koreas, Organisator und Wegweiser bei allen Siegen unseres Volkes als Broschüre heraus. Am 14. Oktober gab es im Verlag eine Veranstaltung zur Herausgabe der Broschüre. Aus gleichem Anlass veröffentlichte die neue Sozialistische Partei Rumäniens auf ihrer Internet-Homepage zur Ideologie das unvergängliche klassische Werk des Genossen Kim Jong-il, die Partei der Arbeit Koreas, die Partei des großen Führers Genossen Kim Il-sung und die österreichische Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen mit der TVÖK auf ihrer Internet-Homepage das klassische Werk von Kim Jong-il, die Partei der Arbeit Koreas ist eine revolutionäre Partei des Sozietyps, die die ruhmreichen Traditionen des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus fortsetzt.